Bitişen. Guten Abend. Polat ist mein Name. Ich bin auf dieser Station als Assistentin tätig und würde gerne mit Ihnen ein Anamnesegespräch führen. Sind Sie damit einverstanden? Ja, gerne, Frau Doktor. Bevor wir über Ihre aktuelle Beschwerden sprechen, möchte ich Ihre persönlichen Daten erfahren. Wie heißen Sie? Mein Name ist Daniel Heumann. Daniel mit I und E. Richtig, genau. Ja. Können Sie bitte Ihren Nachnamen buchstabieren? H E Ja. U M A Doppel N. Heumann, Herr Richtig, Heumann. ja. Herr Heumann, wie alt sind Sie? Ich bin jetzt 80 Jahre alt. 80 Jahre alt. Wann sind Sie genau geboren? 1. Mai 1942. Okay, wie viel wiegen Sie? Oh, ich habe mich jetzt länger nicht gewogen. Ich denke mal so ungefähr 65 Kilogramm. 65 Kilogramm. Wie groß sind Sie? Ich war mal 1,75 Meter. Okay. Herr Heumann, was für die Beschwerden haben Sie? Wie kann ich für Sie helfen? Frau Doktor, ich fühle mich sehr schwach, weil ich seit ungefähr 3 Tagen starken Durchfall habe. Das ist das Hauptproblem, warum ich zu Ihnen komme. Und glaube, ich habe auch viel Flüssigkeit verloren und fühle mich auch sehr schwach momentan. Okay. Sind die Schmerzen, oh, Entschuldigung. Seit 3 Tagen haben Sie Durchfall. Haben Richtig. Sie Ungewöhnliches gegessen? Also, ich weiß nicht genau, da war mal letzte Woche, hatte ich so einen Kartoffelsalat bekommen. Also das Essen hier im Pflegeheim, wir leben im Pflegeheim, ist nicht besonders gut. Vielleicht war das der Grund, ich weiß aber nicht genau. Haben Sie nicht bemerkt, ob Sie Ungewöhnliches gegessen haben? Also das Einzige, was mir einfällt, ist dieser Kartoffelsalat vor einer Woche, aber ob es daran liegt, weiß ich nicht genau. Okay. Haben Ihre Kollegen oder Ihre Freunde im Pflegeheim ähnliche Beschwerden gehabt? Ich habe jetzt nichts gehört, nein. Haben Sie Bauchschmerzen oder? Also wenn ich jetzt also bevor ich jetzt Durchfall bekomme, habe ich so Bauchkrämpfe, aber die sind nicht so stark, also auch nicht immer, nur manchmal. Wenn Sie auf die Toilette gehen, fühlen Sie sich besser? Dann ist mal Mein kurz ein bisschen der Schmerz besser, aber nicht viel, kann man nicht so sagen. Okay. Hatten Sie früher schon einmal ähnliche Beschwerden? Durchfall hatte ich schon ein paar Mal, aber Wann hatten noch. Sie? Also, ich habe immer wieder mal Durchfall, jedes Jahr 1 bis 2 Mal, aber das ist nie so schlimm wie jetzt gewesen. Ist Ihnen übel? Eigentlich nicht, nein, kann ich nicht sagen. Müssen Sie sich übergeben? Nein. Okay. Herr Heumann, leiden Sie unter Nachtschweiß oder kalten Schweiß? Nein, ich habe keine Probleme damit. Oder haben Sie Fieber oder Stillfrost? Auch nicht, nein. Okay. Haben Sie in der letzten Zeit ab- oder zugenommen? Habe mich nicht gewogen, ich weiß es nicht. Also Und haben Sie bemerkt, dass in der Liste sei unsere Kleidung klein geworden oder groß geworden? Das habe ich nicht gemerkt, nein. Wie ist Ihr Appetit? Jetzt seit 3 Tagen ist er nicht gut, ja, aber davor war er normal. Haben Sie bemerkt, dass Ihr Stuhl Ungewöhnliches habe? Oder wie sah Ihr Stuhl aus? Also ist wässrig, schleimig. Und es war auch einmal Blut dabei, aber nur einmal. Bisschen Wann Blut. Haben okay. Sie gesehen? War Blut gestern. Gestern war einmal. Okay. Haben Sie Probleme beim Wasserlassen? Jetzt aktuell nicht. Ich hatte aber mal Probleme gehabt. Ich war vor ungefähr 4 Wochen im Krankenhaus. Da hatte ich Probleme beim Wasserlassen. Und da hatte ich auch eine schwere Infektion gehabt, mit Fieber. Und da habe ich eine Woche lang Antibiotika bekommen im Krankenhaus. Wegen einer Harnwegsinfektion hat der Doktor. Erinnern Sie sich, welches Medikament nehmen Sie? Aktuell oder damals, meinen Sie? Nein, beim Harnwegsinfektion. Welches so, Medikament haben Sie eingenommen? Das weiß ich nicht. Das habe ich als Infusion bekommen im Krankenhaus. Waren Sie früher auf andere Gründe beim Krankenhaus? Ja, verschiedene Male wegen Herzproblemen, auch wegen Rheuma war ich mal im Krankenhaus, aber schon viele Jahre her. Das ist jetzt mindestens 5, 6 Jahre her, das letzte Mal. Ja, ich werde diese Erkrankungen später fragen, aber erstmal möchte ich zurück Ihre Beschwerde. Ja. Gibt es bestimmte Auslöser für diese Durchfall oder Bauchschmerz? Plötzlich aufgetreten, ich weiß nicht genau. Ich habe auch schon daran gedacht, dass es am Essen liegen könnte, aber ich weiß es nicht genau. Vor 3 Tagen ging es mir sehr gut, also hatte ich keine Probleme. Haben Sie dagegen etwas eingenommen oder etwas gemacht? Haben Sie Völlegefühl? Okay. Herr Heumann, haben Sie Schwierigkeiten durchzuschlafen? Durchzuschlafen? Kann ich so nicht sagen, nein. Schlafen habe ich keine Schwierigkeiten. Ist Ihnen schwindelig? Jetzt, seitdem ich Durchfall habe, habe ich das Gefühl, es ist mir so ein bisschen, bin ich wackelig auf den Beinen. Ja, ich bin schwach. Entschuldigung, ich konnte nicht gut hören. Können Sie bitte nochmal sagen? Seitdem ich Durchfall habe, fühle ich mich schwach und bin auch wackelig auf den Beinen. Wie oft müssen Sie sich auf die Toilette gehen beim Stuhlgang? Also 6, 7 Mal. Ja, also gestern war es sogar noch mehr, 10 Mal, glaube ich. Auch nachts. Trinken Sie Wasser ausreichend? Ja, ich glaube nicht. Also ich habe nicht so viel trinken können. Haben Sie das Bewusstsein verloren? Nein. Okay. Herr Heumann, Sie haben erwähnt, dass Sie Herz- und Rheuma-Probleme haben. Ja. Können Sie bitte mehr erzählen. Was haben Sie? Welche chronische Erkrankungen? Ja, also bei mir ist Rheuma festgestellt worden, also auch schon sehr lange her, vor 20 Jahren, 25 Jahren. Da hatte ich Gelenkbeschwerden an den Händen, Ellenbogen, Schultern und auch Knien. Das ist untersucht worden und dann hat man die Diagnose Rheuma, rheumatoide Arthritis gestellt bei mir und dann habe ich Medikamente bekommen. So, die nehme ich auch heute noch ein. Also ich habe das MTX-Methotrexat, was ich einmal geschrieben habe. Ja, stimmt. Wie viel Milligramm nehmen Sie? 15 Milligramm einmal pro Woche. 15. Ja. Wie oft nehmen Sie? Einmal pro Woche. Okay. Haben Sie noch andere Vorerkrankungen oder chronische Erkrankungen? Dann war ich mal im Krankenhaus auch so fünf, sechs Jahren wegen Herzproblemen. Da ist festgestellt worden, dass ich Herzrhythmusstörungen habe, also Vorhofflimmern. Und dann hat man Medikamente mir gegeben, um das zu behandeln. Welche Medikamente nehmen Sie? Isoprolol und das Eliquis. Das ist für die Blutverdünnung. Ich habe nicht gehört. Noch Entschuldigung. Misoprolol. Isoprolol. Und Eliquis. Dann habe ich noch Amipril. Und das sind die Herzmedikamente, die ich nehme. Wie viel Gramm oder welche Dosis nehmen Sie diese Medikamente? Zum Beispiel Amipril? Amipril, das sind 5 Milligramm morgens. 5 Milligramm? Richtig. Und das Isoprolol sind auch 2,5 Milligramm morgens und abends. Equis? Auch morgens und abends 5 Milligramm. Nehmen wir noch andere Medikamente ein. Also einmal habe ich dieses MTX einmal pro Woche. Ja, ich habe das bekomme ich. Bekomme ich jetzt längerem auch dieses Pantoprazol, 40 Milligramm. Das ist mir damals im Krankenhaus verschrieben worden. Das sind jetzt beide seit einem Monat ungefähr. 40 Milligramm. 40 Milligramm, ja. Dann habe ich noch wegen meiner Prostatavergrößerung eine KPP als Duo Dart. Deswegen weiß ich jetzt nicht, dann nehme ich eine abends. Wie viel Milligramm nehmen Sie Duo Dart? Habe ich nicht im Kopf, muss ich nachgucken. Dabei. Und dann habe ich noch, weil ich eine chronische Lungenerkrankung habe, auch noch dieses Viani, so ein Inhalationsmedikament, Viani Discus. Dann nehme ich morgens und abends in einen Ruck. Ja, nee, ja. Welche Probleme beim Lungen? COPD hat der Doktor gesagt. Das bei mir. Na, kann ich dann. Ja. Okay. Haben Sie noch Medikamente oder Erkrankungen oder alles was? Nee, das war's, glaube ich. Ja. Sind Sie früher schon einmal operiert worden? Ja, als junger Mann hatte ich mal eine Blinddarmentzündung-Operation. Und dann ist auch schon lange her, hatte ich auch mal Gallenblasensteine, da ist die Gallenblase entfernt worden. Das war auch schon bestimmt über 40 Jahre her jetzt schon. Ihre Gallenblase ist entfernt worden. Richtig, ja. Ja, ja. Entschuldigung, kurze Unterbrechung. Ich habe gehört, die Akustik ist nicht gut. Sie ist schon von der IG Lyumo. Wir haben sie am letzten Jahr. Schön. Okay. Ja. Das waren die Medikamente, Frau Doktor. Andere nehme ich nicht ein. Ja. Wann sind Sie Gallenblasenentfernung operiert worden? Vor 40 Jahren. ungefähr vor 40 Jahren, ich weiß nicht genau. Mhm. 40 Jahre. Sind bei Ihnen irgendwelche Allergien bekannt? Nein, keine Allergien. Sind Sie vollständig geimpft? Gegen Corona, meinen Sie? Ja, ja. Bin ich dreimal geimpft. Okay, super. Waren Sie in der letzten Zeit im Ausland gewesen? Nein, ich war schon lange nicht mehr im Ausland. Okay. Herr Heumann, rauchen Sie? Ich habe mal geraucht, aber also, ich habe so vor ungefähr 15 Jahren aufgehört. Seit 15 Jahren haben Sie nicht geraucht. Mhm. Richtig. Aber ja, früher, genau. Wie viele Zigaretten haben Sie geraucht? Also ein Päckchen Zigaretten pro Tag. In welcher Zeitraum? Wie viele Jahre haben Sie geraucht? Also wenn ich überlege, als junger Mann angefangen, dann bis ungefähr 60, 65, also 40 Jahre bestimmt. Mhm. Trinken Sie Alkohol? Nein. Nehmen Sie sonstige Drogen? Nein, ich nehme keine Drogen. Okay. Herr Heumann, was sind Sie von Beruf? Also ich war Sachbearbeiter in einer großen Logistikfirma, also eigentlich eine Bürotätigkeit habe ich ausgeübt. Mhm. Sind Sie verheiratet? Ich bin verwitwet, meine Frau ist gestorben vor 10 Jahren. Mhm. Haben Sie Kinder? Nein, ich habe keine Kinder. Ich möchte über Beruf fragen. Arbeiten Sie noch oder sind Sie in Rente? Nein, ich bin Rente. Ich habe damals, als ich Bäume angefangen habe, dann auch eine Erwerbsunfähigkeitsrente bekommen. Da war ich ungefähr 63 Jahre alt, also kurz keine Normalität. Ja, ich habe mich verstanden. Können Sie bitte nochmal erklären? Ja, also ich bin Rentner und ja. habe damals, als die Rheuma-Krankheit aufgetreten ist, eine Frührente bekommen, eine Erwerbsunfähigkeitsrente. Mhm. Da war ich ungefähr 63. Wann haben Sie für die Rente bekommen? Seit 63. 63 Jahre, okay. 63 Jahre alt. Wohnen Sie alleine? Ich wohne, wie ich schon sagte, im Pflegeheim, weil ich jetzt nicht mehr mich kümmern kann so gut und niemanden habe. Ja, aber wohnen Sie mit, oder haben Sie in Ihrem eigenen Raum oder mit anderen Bewohnern zusammenleben? Ja, mit anderen. Ich habe mein eigenes Zimmer, aber natürlich Gemeinschaftsräume, ja, also Essen und so weiter. Wohnraum, das ist mit anderen Leuten zusammen. Okay, ich möchte über Ihre Familiengeschichte fragen. Leben Ihre Eltern noch oder? Nein, die sind alle tot. Ja, woran sind sie gestorben? Zum Beispiel Ihre Mutter. Mein Vater hatte Lungenkrebs. Mein Vater ist an Lungenkrebs gestorben und meine Mutter. Er hat auch verschiedene Krankheiten, ist aber an einem Schlaganfall gestorben. Aber viele Jahre. Mhm. Haben Sie Geschwister? Ich habe Geschwister, Geschwister, aber ich habe keinen Kontakt mehr zu denen. Eine Schwester haben Sie. Ich habe eine Schwester und einen Bruder. Okay. Mhm. Herr Heumann, meinerseits habe ich eine wichtige Frage gestellt. Möchten Sie etwas hinzufügen? Ja, was meinen Sie, Frau Doktor? Muss ich im Krankenhaus bleiben oder kann ich wieder ins Heim zurück? Was denken Sie, wie lange muss ich im Krankenhaus bleiben? Ja, Sie müssen bei uns bleiben, weil ich ausführliche Untersuchung und Behandlung machen muss. Ihre Beschwerden bezüglich vorherige Antibiotika einnehmen sein. Okay. Muss ich nochmal Antibiotika einnehmen jetzt, oder was meinen Sie? Ich habe nicht gehört. Muss ich jetzt nochmal Antibiotika einnehmen? Nein, Sie müssen vielleicht, ja. Ja, Sie müssen andere Antibiotika nehmen. Aber erstmal werde ich Blut ab, ob Ihre Parameter in Ordnung sind. Okay. Aber trotzdem sollten Sie bei uns bleiben. Muss ich auf irgendwas achten oder soll ich bestimmte Sachen nicht essen oder was meinen Sie, soll ich auf irgendwas aufpassen jetzt beim Essen und Trinken? Ich werde Sie mit venösen Nahrung geben. Deswegen sollen Sie sich nicht per Mund oder schlucken oder soll ich nicht erstmal sollen Sie nicht erstmal nichts essen. Mhm. Okay. Ich werde auch. Noch eine Bitte habe ich. In Ihrem Krankenhaus, wie viele Patienten sind da in einem Zimmer? Ich schnarche nämlich nachts sehr laut, deswegen sind die meisten Menschen dann gestört. Wie viele Patienten liegen in einem Zimmer bei Ihnen? Wir haben verschiedene Möglichkeiten. Manche ist ein Einzelzimmer, manche ist zweite oder dritte Personenzimmer. Okay. Was meinen Sie, in welches Zimmer komme ich jetzt? Wissen Sie das schon? Ja, das einzelne Zimmer. Wenn Sie möchten, weil Sie können diese Probleme oder diese Erreger, Ihre Beschwerden in andere Personen stecken. Ich verstehe. Dass niemanden anstecken, meinen Sie? Ja. Ja. Okay. Alles klar, habe ich verstanden. Vielen Dank. Gerne. Jetzt nehmen Sie im Wartezimmer einen Platz und dann rufe ich Sie, um die körperlich zu untersuchen. Vielen Dank. Erstmal haben Ihre Kollegen noch Fragen? Ja, genau. Ich frage mal in die Runde. Unsere Kollegen haben Fragen. Ist alles gefragt worden, Anamnese, oder hätten Sie noch was gefragt? Ich gucke mal in den Chat, ob was steht. Chat ist leer. Schmerzen, Sie haben gesagt, dass Sie Schmerzen haben, auch beim Durchfall. Mhm. Wie stark sind die Schmerzen auf einer Schmerzskala, wobei ein sehr leicht oder sehr stark ist? Ungefähr so 2 bis 3, also leichte Schmerzen. 2, okay. Und bitte beschreiben Sie diese Schmerzen. Sind sie eher dumpf oder krampfartig? Krampfartig, ja. Okay, danke. Mhm. So, was hätte man noch fragen können? Also die Stuhlfrequenz hat die Kollegin gefragt, ja. Mhm. Und auch die Beschaffenheit vom Stuhl hat sie gefragt, glaube ich, gell? Mhm. Was kann man noch fragen? mit, in Bezug auf Diarrhöen, anamnestische Angaben zu Diarrhöe. Aber habe ich richtig verstanden? Sie haben keinen Fieber? Kein Fieber, ja. Okay. Ja, kein Fieber. Sie haben auch gefragt, ob ich was gegessen habe. Mhm. Hat er nicht so richtig beantworten können. Aber was man fragen kann, ob der Durchfall durch bestimmte Sachen, die er zu sich nimmt, ausgelöst werden kann, zum Beispiel. Ja? Wenn er zum Beispiel Milch trinkt oder sowas, kann man fragen. Bei akuter Diarrhoe ist das nicht so wichtig, bei chronischer Diarrhoe ist das eine wichtige Frage, ja. Ob Bezug zu bestimmten Nahrungsmitteln besteht bei Diarrhoe. Eigentlich wollte ich fragen, ob Sie eine Auslöser, bestimmte Auslöser haben. Ja, das habe ich aber so verstanden, es gibt ja so Intoxikation beispielsweise. Und da hat er gesagt, so Kartoffelsalat, meistens Kartoffelsalat mit Mayonnaise und so weiter, das kann mal sein. Ach so, ja, ja. Ja. Aber dann gibt es halt noch die Möglichkeit, dass bei jeder neuen Nahrungsaufnahme von dieser bestimmten Nahrungsmittel Durchfall ausgelöst wird, ja. Zum Beispiel ja, Laktoseintoleranz oder sowas, das kann man noch fragen. Eher bei chronischer Diarrhoe, er hat ja eher als akute Diarrhoe, muss man sagen, bei 3 Tagen ist ja nichts Chronisches, ja. Das sind so Sachen. Wichtiges, was Sie gefragt haben, ist Auslandsaufenthalt, ja, sehr gut. Mhm. Und was kann man noch fragen? Sie können, hätten fragen können, ich meine, Medikamente haben Sie gefragt. Ja. Manchmal muss man ein bisschen nachhaken und nachbohren bei Medikamente. Manche Patienten nehmen, weil sie Verstopfung haben, Abführmittel. Ja, das kann man manchmal fragen, gerade bei alten Leuten, die dann oft andere Medikamente haben, die dann noch Obstipation haben, sollte man auch fragen, ob sie irgendwelche Abführmittel genommen haben in den letzten Tagen. Das kann manchmal sein. Ja? Und dann gibt es das als Folge der Abführmaßnahmen. Ja. Aber sonst waren die Fragen alle gut. Fieber, ich gehe mal in den Chat kurz rein. Fieber war nicht Farbe und Schleim, also Farbe war eher jetzt normale Stuhlfarbe. Schleim war dabei, hat er gesagt. Nehmen Sie Folsäure ein. Warum ist die Frage Folsäure jetzt gestellt worden? Verstehe ich nicht. Wer hat die Frage gestellt nach Folsäure? Warum fragt man nach Folsäure? Macht Folsäure Durchfall oder warum? Weiß man nichts. Gut, okay. Nehmen Sie MTX ein. Ah, deswegen, verstehe. Ja, okay. Nehmen keine Folsäure ein zurzeit. Aber MTX kann auch Durchfall machen, gell? Kann es sein, MTX? Methotrexat. Kann es Durchfall machen? Ja, kann machen. Das ja. Das ist ein Chemotherapeutikum. Okay, sonst noch irgendwelche Fragen, die von den anderen Kollegen gefragt worden sind oder wichtig wären. Wenn nicht, gehen wir zur Oberarztvorstellung, oder würde ich sagen? Ja. Ja, können wir anfangen als Herzgeschichte? Ich mache nochmal kurz. Mach mal kurz nochmal bei mir Licht an. Moment. So. So, wir können anfangen. Bitte schön. Okay, guten Abend, Herr Oberarzt. Ich habe heute einen neuen Patienten aufgenommen. Der Patient heißt Daniel Heumann. Er ist 80 Jahre alt und am 1.5.42 geboren. Er ist 65 Kilogramm schwer und 1,75 Meter groß. Der Patient, Herr Heumann, stellte sich bei uns wegen seit 3 Tagen bestehenden Diarrhoe und Müdigkeit vor. Er berichtete, dass er nicht Ungewöhnliches gegeben habe. Er klagte über einen Bauchschmerzen. Die Schmerzen seien krampfartig und plötzlich aufgetreten. Sein Stuhl sei wässrig und schleimig gewesen. Mhm. Der Patient gab an, dass er gestern einmal blutige Stuhl bemerkt habe. Mhm. Auch des Weiteren berichtete der Patient, dass er vor 4 Wochen eine Harninfektion mit Antibiose behandelt wurde. Harnwegsinfektion, ja. Mhm. Wann war das gewesen mit der Harnwegsinfektion, sagten Sie? Vor 4 Wochen. Okay. Mhm. Die Frage nach Auslöser und Auslöser ihrer Beschwerden und Völlegefühl wurden verneint. Keine Beschwerden, ja. Keine Beschwerden. Nee. Der Patient wohne im Pflegeheim und seine Bewohner im Pflegeheim haben keine ähnlichen Beschwerden gehabt. Mhm. Die Begleitsymptome sind Inappetenz seit 3 Tagen, Nausea und Emesis. Mhm. Der Patient sagte, dass er während des Diarrhoe, während des Diarrhoe Schwindel sei. Dass ihm schwindelig sei, okay. Schwindelig sei. Mhm. Er habe keine Gewichtsänderung bemerkt. Mhm. Er habe wegen dieser Beschwerden keine Medikamente eingenommen. Ja. Anfallerkrankungen sind eine Vorhofflimmern, rheumatoide Arthritis und eine Prostathyperplasie bekannt. Mhm. Er nehme regelmäßig Ramipril 5 mg, Methotrexat 15 mg, einmal pro Woche, Misoprolol 2,5 mg, einmal morgen, Liquis 5 mg einmal morgen, einmal abend und Diodenat einmal morgen und einmal abends ein. Der Patient ist appendektomiert und haben Sie alle Medikamente aufgezählt oder hat ja, ich glaube, ich habe 6 Medikamente gezählt. Okay. Hatten Sie das Pantoprazol schon gesagt oder? Vielleicht habe ich vergessen, aber ich habe geschrieben, Pantoprazol 50 Milligramm. Okay, ja. Nehme der Patient. Mhm. Warum nimmt er das ein, wissen Sie das? Pantoprazol? Ja. Weil sie nehmen viele Medikamente ein. Okay. Mhm. Und sie führt zu Gastritis. Sie führen okay. Sie zu Gastritis. Also eher prophylaktisch dann, ja? Prophylaktisch, ja, genau. Okay. Der Patient ist appendektomiert und cholecystik tomiert worden. Ja. Es ist keine Allergien und Unverträglichkeiten bekannt. Der Patient ist vollständig geimpft auf Covid-19. Der Patient ist Ex-Raucherin. Er habe seit 15 Jahren das Rauchen aufgehört, aber vorher habe er 15 Packungen geraucht. Ja. Er trinke keinen Alkohol und keine Drogen nehme er. Keine Drogen. Der Patient ist jetzt im Rente, aber der Patient sei früh Rente gehen wegen rheumatologische Probleme. Aber früher habe er Sacharbeiter im Büro gearbeitet. Früher war er als Sachbearbeiter tätig und ist in Frührente gegangen, ja. Ja, Frührente gegangen. Okay. Er ist verwitwet. Seine Frau ist vor 10 Jahren gestorben. Ja. Er habe keine Kinder. Ja, wie gesagt, der Patient wohne im Pflegeheim, in eigenem Zimmer. Bei der Familienanamnese ist seine Mutter an Schlaganfall gestorben und sein Vater an Lungenkrebs gestorben. Ja. Der Patient habe eine Schwester und einen Bruder, aber keinen Kontakt mehr. Ja. Nach bisherigen Angabe deutet oder gehe ich von einem Verdacht auf antibiotika-assoziierte Diarrhoe aus. Auch als Differentialdiagnostisch könnte Gastroenteritis und noch. Gastroenteritis hat er sowieso. Gastroenteritis als Differentialdiagnose. Sie meinen infektiöse Gastroenteritis vermutlich, oder? Als Differentialdiagnose, weil. Ja, infektiöse. Ja. Infektiöse ist auch die Nahrungsintoleranz könnte sein. Okay. Die Laktoseintoleranz oder andere Nahrungsmittel. Ja. Okay. Und wenn Sie an infektiöse Gastroenteritis denken, woran denken Sie dann insbesondere? Infektiöse. Ich meine Verdachtsdiagnose antibiotika-assoziierte Diarrhoe ist Clostridium difficile. Das ist eine besondere Form der antibiotika-assoziierten Diarrhoe, ja, richtig. Ja. Diarrhoe. Ja. Um meine Verdachtsdiagnose zu bestätigen, werde ich zuerst die Patienten stationär aufnehmen. Dann werde ich körperlich untersuchen, vor allem beim Abdomenuntersuchen durchführen. Dann nehme ich Blut ab, ob die Entzündungsparameter in Ordnung ist oder sind. Und ich werde auch Stuhldiagnostik machen. Okay. Wonach gucken Sie da in der Stuhldiagnostik? Ich möchte damit die Erreger bestimmen, oder? Ja, wie bestimmen Sie Erreger? Können Sie bitte nochmal fragen? Wie bestimmen Sie die Erreger? Stuhlkultur. Ja, okay. und Serologie. Nach welchen Erreger gucken Sie da? Weil der Darm hat immer Erreger, der Stuhl. Ja. Clostridium difficile. Mhm. Da bestimmt man in der Regel Parasite. Ja, Parasiten, ja. Also normalerweise bestimmt man das Toxin von Clostridium difficile, wie die Kollegen schon geschrieben haben. Ja? Also Clostridium difficile Toxin A, B. Aber auch Erreger sind richtig, ja. Also Sie gucken auch nach Erregern. Auch Parasiten können auch mal Durchfall machen. Welche Parasiten gibt es, die Durchfall machen können? Ich komme darauf nicht an. Amöben zum Beispiel, ja? Ja, Amöben, stimmt. Ja. Stimmt. Ja, oder Lamblien, die ganz war auch nicht zu sehen. Ja, Lamblien. Aber an Bakterien, da gibt es ein paar bestimmte Bakterien, die infektiöse Diarrhöen machen können, die wichtig sind. Wissen Sie, welche das sind? E. coli kann mal sein, genau, aber dann gibt es noch die Salmonellen. Die berühmten, jawohl, Salmonellen, ja? Salmonellen. Ja, genau. Ja, genau, ja. Gut, aber wir gehen jetzt bei den Patienten von einer Clostridium difficile assoziierten Diarrhoea aus oder Clostridium difficile Infektion aus. Was machen Sie mit dem Patienten? Also Sie haben jetzt die Diagnose gestellt, was machen Sie? Nach der Bestätigung meiner Verdachtsdiagnose. Oder bis dahin, Sie nehmen ihn stationär auf und dann nehmen Sie ihn wo auf, haben Sie dem Patienten schon gesagt? Ich nehme den Patienten alleine, oder einziges Zimmer. Isolation, ja. Aha. Aufnehmen. Einzelzimmer, Isolation. Genau, ja. Gut. Was machen Sie dann noch mit ihm? Noch, ich würde eine Nahrungskarenz anordnen, oder? Warum? Weil jetzige Beschwerden könnte der Patient nicht ertragen, wenn er essen könnte. Also wenn der jetzt in der Anamnese nicht angibt, dass es durch Nahrungsaufnahme schlechter wird, muss man nicht unbedingt Nahrungskarenz machen. Ne? Kann er erstmal normal essen vielleicht. Oder schon Kost. Würde ich keine Nahrungskarenz machen, ja. Okay. Ja. Aber ich würde Flüssigkeit und Elektrolyte Substitution geben. Genau. Ja. Und wenn Sie dann den Nachweis von Clostridium Toxin haben, was machen Sie dann? Ich werde ein Antibiotikum beginnen. Ja. Glaube ich. Metotrexol. Metronidazol. Metronidazol. Genau, ja, genau. Ja, ja, sehr gut. Gut, prima. Was sind denn Risikofaktoren für eine Clostriden-assoziierten Diarrhoea? Ja, was ist dann Risikofaktor? Ja. Gerade bei diesen Patienten, welche Informationen aus der Anamnese haben Sie denn darauf geführt, dass er eine Clostridium-Infektion haben könnte? Welche Informationen sind da wichtig gewesen? Ja, die Patienten haben ja verschiedene Risikofaktoren, zum Beispiel er ist höherer Alter und er wohne im Pflegeheim. Richtig. Er erwähnt, dass das Essen im Pflegeheim schlecht ist oder nicht gut ist. Gut. Und er nimmt viele Medikamente auch ein. Ja. Welche Medikamente sind da wichtig, dass Sie an diese Diagnose denken? Die Herzmedikamente oder? Diese vorherige eigentlich Medikamente, Harninfektionsantibiotika. Das ist richtig, ja, genau. Aber jetzt aktuell auch, welche Medikamente können das auch noch begünstigen? Hat schon jemand im Chat geschrieben, sehe ich gerade. Ich habe nicht gesehen. Gucken Sie mal im Chat nach. Pantoprazol, eine lang andauernde Säuresuppression, ja, es begünstigt auch Clostridium-Infektionen, ja. Und das ist oft ein Problem, weil die Patienten im Krankenhaus prophylaktisch Pantoprazol bekommen, dann wird es in den Belastungsbrief geschrieben, in einer hohen Dosierung, dann nehmen sie das Patienten weiter und das kann diese Infektion begünstigen auch, ja. Also wenn die Patienten ein PPE brauchen aufgrund irgendwelcher Beschwerden, sollte man die auch nicht geben, absetzen wieder, ja. Also PPE ist Risikofaktor. Was ist noch ein Risikofaktor bei den Patienten für eine Clostridium-Infektion? Methotrexat. Ja, genau. Also chronische Erkrankung, beziehungsweise auch in dem Fall Zytostatika-Therapie. Ja, richtig. Ja. Ja, sehr gut. Prima. Gut, das waren, glaube ich, die wichtigsten Sachen aus der Anamnese, die Hinweise gegeben haben, was das in diese Diagnose sein könnte. Ja, prima. Wie ist die Prognose? Mhm. Ist sie gut? Ja, die Prognose könnte gut laufen. Okay. Was sind denn die Komplikationen bei so einer Clostridieninfektion? Warum hat man Angst? Der Patient kann viel dehydriert sein. Mhm. Ja. Was noch? Was kann noch passieren? Worst case, also schlimmstenfalls, wenn es eine schwere Infektion ist. Ja, pseudomembranose Enterokolitis, stimmt. Mm, genau, ja, also mit Blutung etc. Das ist eine Extremform einer Clostridieninfektion, richtig, ja. Und was ist noch ein Problem bei Patienten mit chronischer Erkrankung? Sepsis kann mal sein, ja, aber wenn sie behandelt haben, die bekommen auch oft Rückfall dann auch, ja, also chronische Träger der virulenten Stelle. Und die können natürlich, wie Sie schon am Anfang gesagt haben, andere Patienten infizieren. Deswegen muss man die isolieren, ja? Ja, stimmt. Okay. Gibt es noch Kommentare aus dem Chat? Ich glaube, das war alles ziemlich komplett und gut. Hä? Ich schaue gerade mal in den Chat mal rein. Toxisches Megakolon, Sepsis, Blutung, Pseudomonas. Ja, haben wir alles gesagt, glaube ich, gell? Neue Hexikose, jawohl, haben wir. Ja. Also war eine sehr gute Vorstellung. Alles Wichtige war angesprochen. Was meinen die Kollegen? Wo ist der Dr. Mahmoud?